Der Meister Eder kommt eigentlich sehr selten hinaus ins Grüne. Und oft ist wochenlang der Kastanienbaum im Hinterhof und die Geranien vor dem Werkstattfenster das einzige Grün, das der Schreinermeister und sein kleiner Kobold zu sehen bekommen. So kam es, dass dem guten Meister Eder einmal mitten unter der Woche, als die Sonne von einem wolkenlosen Himmel strahlte, die Sehnsucht packte, einfach ein bisschen hinaus in einen Wald zu fahren. Er schaltete mittags plötzlich die Säge ab und sagte zum Pumuckl: Also eigentlich sind wir ja blöd, wenn wir das schöne Wetter nicht ausnützen. Tag für Tag schufti. Nie mache ich einen Ruhetag oder sowas wie alle anderen. Feierabend ist Pumuckl, für was bin ich eigentlich mein eigener Herr? Und für was bist du dein eigener Herr? Dafür, dass ich zusperren kann, wann ich mag. Oh ja, sperren wir zu und wir lassen niemand herein und wir machen ruhigen Feierabendmittag und wir singen und schaukeln und dichten und was tun wir noch? Wir setzen uns in Trampern und fahren in Wald nass. Ui, in einen Wald mit vielen Bäumen? Ah, in einen Wald mit ganz vielen Bäumen. Weißt, da riecht's jetzt so gut. Und viele Leute sind am Wochentag gar nicht unterwegs. Da ist ganz still und Sonne blinzelt durch die Bäume. Herrschaftszeiten, da wird's mir ja gleich ganz anders. Mir wird es nicht nur ganz anders, mir ist schon ganz riesig anders. Ich werde schon ein Waldkobold. Ja. Ein Kobold im tiefen, tiefen Wald. Ich werde einen Hasen fangen und ein Reh und noch einen Hasen. Ja, und einen Fuchs und eine Orchkatzel und ein Uhu und ein Ameisen. Und was tun wir dann damit? Ja, gar nichts, wenn wir es doch nicht erwischen. Also weißt du, eine Ameise erwische ich ganz bestimmt. Wir brauchen doch nichts erwischen, außer der guten Luft. Und auf die freue ich mich jetzt narrisch. Ich richte jetzt schnell nur eine kleine Brotzeit zusammen und los geht's. Ja, los geht's, los geht's. Im Wind weht's, im Wald steht's, die Sonne brät's, spazieren geht's, hurret's. Ja, und was ist hurret's? Hurrets, das weißt du nicht, was Hurrets ist. Na? Hurrets ist ein Hurra, das sich reimt. Ja. Ja. Der Meister Eder und sein Pumuckl waren sehr vergnügt, als sie hinausfuhren. Der Meister hatte in der einen Manteltasche zwei Wurstbrote und in der anderen den Pumuckl, der es in der Straßenbahn nicht lassen konnte, ab und zu vor Vergnügen zu quietschen. Aber das fiel nicht weiter auf. Wahrscheinlich hielten die Fahrgäste es für ein Straßenbahngeräusch. An der Endstation stiegen nur wenige Leute aus und die verliefen sich, so dass der Meister Eder und der Pumuckl bald völlig allein waren. Und es war zunächst genau so, wie er es sich vorgestellt hatte. Oh, riecht das, Pumuckl? Das lüftet doch gut. Da kannst du jetzt rumsausen. Herumhüpfen ist besser. Hops, über eine Wurzel und hops, in das Moos und hops, über einen ganzen Baum. Das ist doch kein Baum, das ist ein Blaubeerstaaten. Das ist ein Baum, weil es Blätter hat. Ein Blaubeerstaaten hat auch Blätter. Muss blaue Beeren haben, sind aber gar keine da. Weder Beeren, noch Hasen, noch Rehe. Oh. Was ist das da drüben? Wo? Da drüben, da in der Grube am Waldrand. Ja, pfui, Teufel. Da haben die Leute ganze Matratzen hingeschmissen. So ein Wald ist doch ein Schutterplatteplatz. Lauf nicht da, Pumuckl. Wir gingen nach der anderen Richtung. Ja, aber vielleicht hätte ich dort etwas erwischen können. Na, danke schön. Ist ja ein Saustall sowas. Überhaupt, wenn man genau schaut, da liegen überall Papierfetzen rum und Zigarettenschachteln und so ein Zeug. Man möchte meinen, die Leute haben keinen Verstand. Ui, da liegt aber ein Silberpapier. Silberpapier finde ich sehr schön im Wald. Ich nicht, lass liegen. Komm, wir gingen den Weg da. Er führt davon wahrscheinlich zu einer Lichtung. Da wollen wir schauen, ob wir uns ein bisschen hinsetzen können. So ein bisschen in die Sonne setzen und die Vögel zuhören. Ach ja, ein bisschen hinsetzen, ein bisschen zuhören und ein bisschen bis ins Brot beißen. Ja? Ja, das machen wir. Ja. Der Meister Eder hatte recht. Da vorne war eine Lichtung. Genau so, wie er sie sich vorgestellt hatte. Ein paar umgeschlagene Baumstämme zum Draufsitzen, herrliche Stille und der warme Geruch des Bodens. Aber da war noch etwas. Unübersehbar die Spuren all derer, die vor Meister Eder auch schon die Lichtung entdeckt und dort ihre Brotzeiten verzehrt hatten. Ja, gibt's denn dies auch? So ein schönes Platzl und ein solch einer Saustall. Können denn die Leute ihre Papierfetzen nicht mit heimnehmen? Blechbüchsen, zerbrochene Flaschen, alles liegt da rum. Das ist aber sehr spannend. Vielleicht liegen da auch Sachen, die man finden kann. Also, ich meine, so Geld und Gold ist Heldenhold. Na, da glaube ich, das suchst vergebens. Nimm lieber ein Stickerl und schieb die greislichen Eierscheu da ein bisschen unter das Gebüsch rein. Dass man es wenigstens nicht mehr so sieht. Da vergeht einem ja sonst der Appetit. Und die Orangenschalen auch da. Ja, aber ich bin doch kein... Heinzelmännchen, ich weiß schon. Aber ein Waldkobold bist doch, oder? Ja, aber Waldkobolde räumen nicht auf. Sonst würde das ja nicht herumliegen, oder? Waldkobolde riechen gerne Holz und hüpfen gerne hin und her und her und hin und... Ja, um Himmels Willen, was ist denn? Oh, der arme Pumuckl da. Du bist in den Schirm gekupft. Da, Blut an meiner großen Zehe. Oh, oh. Feigrot. Ein kleiner Schnitt von so einem Scherben. Vom Scherben muss man sterben. Reimt sich. Und was sich reimt, ist wahr. Der Schmarrn. Doch. Ist ja so ein kleines Schnitterl, dass man es kaum sieht. Lass ein bisschen ausbluten, dass den Dreck rausschwimmt. Und dann binde ich dir ein Stickel von meinem Taschentuch rum, damit kein neuer Dreck nicht kommt. Oh, Blut. Da siehst du es. Nicht nur, dass das weggeschmissene Zeug greislich ist, passieren kann auch noch was. Eine solche Rücksichtslosigkeit von deinen Leuten. Eine ungeheure Rücksichtslosigkeit, jawohl. Und eine Vorsichtslosigkeit dazu. Die Leute sind, also ich weiß gar nicht, was die alles sind. Also wenn ich einen solchen Leut hier hätte, den würde ich kneifen und zwicken und ärgern. Ja. Und es ist wirklich schade, dass keiner da ist. Ja, Gott sei Dank, dass keiner da ist. So, jetzt gibt die Zeichen her. Ja, ich wickel das ja einkommen. Und mein, das Taschentuch ist viel zu groß. Ja, da bleibt mir gar nichts anderes über, als dass ich ein Stück runterreiß. Schade um das schöne Taschentuch. So, jetzt geht's. Es wird jetzt direkt ein eleganter Zeh. Sieht sehr krank aus. Wie Zeh mit Zahnweh. Oh, oh. Was tut denn da im Wald herin ein Auto? Und was für ein drum Auto auch noch, dass die auf so einem schmalen Weg überhaupt durchgekommen sind? Da sind zwei Männer, aber sie sehen uns gar nicht. Ja, braucht's ja nicht. Bin auf Gesellschaft nicht neugierig. Hoffentlich wollen sie nicht auch gerade auf die Lichtung daher. Die machen hinten das Auto auf. Ja, werden schon Liegestühl rausholen und sich daher pflanzen. Ich lauf mal hin und schau, was sie rausholen. Ja, aber gib Obacht. Der ebundene Zeh, der bleibt versichtbar. Das sieht aus wie eins von dem vielen Papierzeug, das da herumliegt. Ich komme gleich wieder, ja? Der Pumuckl ist flugs zwischen den Bäumen durchgehüpft. Und es sah wirklich so aus, als würde der Wind ein Stofffetzchen über den Boden wehen. Und dann bekam der Kobold genau diese Leute zu sehen, die er sich noch eben zu sehen gewünscht hatte, um sie bestrafen zu können. Die zwei Männer luden nämlich aus dem Kofferraum keineswegs Liegestühle aus, sondern ein paar Plastiktüten voller Abfall, die sie einfach hinter den nächsten Busch warfen. Und dann landeten noch ein paar Blechbüchsen und Flaschen neben den Tüten. Ja, noch was? Und, ja. Was da hinten im letzten? Komm her. Ja, leider mit. So, den Mist hätten wir los. Der Kofferraum ist wieder leer. Außerdem liegt da noch mehr Abfall rum. Da kommst du auf den Unsinn auch nicht mehr. Ja, okay? Mein Gott, bis man da immer lang nach Abfalltonnen sucht, ja. Da muss man ja weiß Gott wohin fahren. Du, aber die Luft ist gut hier. Hm? Ja, die können wir jetzt nach der langen Fahrerei ein bisschen verschnaufen, verstehst du? Na, wart, den Ölkanister hinterm Fahrersitz, den schmeißen wir auch noch gleich ins Gebüsch. Ja, beide. So, Hosen. Ja, und jetzt, Mensch, du, das Durchschnaufen tut richtig gut. Der kleine Pumuckl nahm sich keine Zeit zum Durchschnaufen. Er rannte voller Empörung zu Meister Eder zurück. Wären die Männer nicht so mit sich selbst beschäftigt gewesen, hätte ihnen auffallen müssen, dass ein weißes Stofffetzchen wie vom Sturmwind getragen zur Lichtung flog. Sie machen den ganzen Wald voller Tüten und Blechbüchsen und Flaschen. Ja, ich hab's scheppern hören. So ein Saustall. Komm schnell und schimpf sie und sag ihnen, dass... Ich bin da rausgefahren, damit ich mich erhol, nicht damit ich mich aufreg. Die glauben doch, dass kein Mensch im Wald ist. Wenn du hingehst und sie schimpfst, dann müssen sie alles wieder in ihr Auto zurücktun. Nee, hast du Ahnung. Wenn ich, alter Mann, mich mit denen anleg, dann sehe ich den Kürzern. Auf einmal hauen die mir eine über den Kopf. Nein, danke schön. Ja, aber ich will nicht, dass sie in den Wald lauter Zeug werfen und dass der Pumuckl noch mal einen armen, kranken Zeh bekommt und dass andere Leute auch kranke Zehen bekommen und weißt du was? Machen wir beide jetzt ganz laut Buh, damit sie recht erschrecken. Ach, geht zu, das nützt doch nichts. Willst du denn jetzt einfach gar nichts tun? Ich bin kein Waldaufseher. Wenn ich was sag, das nützt überhaupt nichts. Aber wenn was sagen nichts nützt, vielleicht nützt dann Kneifen und Zwicken was. Ui, du, ich will was tun. Ich will sie ärgern und was mache ich jetzt nur noch schnell für einen Ärger? Ja, was ich mache einen Zeug wegwerfelt Leute Ärger. Am liebsten würde ich ihnen das Auto verstecken, aber das ist leider ja zu groß. Ja. Ich kann ja nicht mal ein Autorad wegverstecken. Aber lass mich mal nachdenken. Der schenkt dir das Nachdenken. An einem Auto darf man überhaupt nichts tun. Aber vielleicht haben die Herren einen Geldbeutel. Wegversteckte Geldbeutel sind sehr ärgerlich. Nix da, sowas kommt überhaupt nicht in Frage. Gut. Ja, dann eben kein Geld. Dann vielleicht lieber Schlüssel. Du, Autos fahren mit Schlüssel. Autoschlüssel verstecken ist sehr großer Ärger. Mindestens so groß wie 75 Plastiktüten. Na, Pumuckl, lass dich. Autoschlüssel verstecken, das ist eine schöne Koboldsarbeit. Ohne Schlüssel fährt kein Auto. Für Kobolde sind Schlüssel da und für Schlüssel sind Kobolde da. Und wie sie da sind. Pumuckl, bleib da, lass dies! Aber der Pumuckl hörte die Rufe von Meister Eder nicht mehr. Er rannte so, dass er den Verband vom großen Zehen dabei verlor. Und es dauerte gar nicht lange, da kam der Pumuckl triumphierend mit den Autoschlüsseln in der Hand bei Meister Eder wieder an. So, Sie haben den Wald geärgert und ich ärgere Sie. Ich bin doch auch ein Waldkobold, ein Waldordnungskobold. Ich behalte jetzt den Schlüssel so lange, bis Sie sich grün geärgert haben. Wie ein Wald voll Bäumen, jawohl. Und wenn Sie den Schlüssel suchen, dann können Sie gleich sehen, wie viel Schmutz Sie gemacht haben. Das ist eine sehr gute Rache. Pumuckl, gib den Schlüssel sofort wieder zurück. Ich gebe ihn ja zurück, aber nicht sofort. Ich wollte einen gemütlichen Ausflug machen. Ich finde, dass das ein sehr gemütlicher Ausflug ist. Ich habe mich selten über wegversteckte Schlüssel so gemütlich gefreut. Schein, Pumuckl. Die zwei suchen schon rund um ihr Auto. Ja. Jetzt leg den Schlüssel wieder irgendwo hin, wo sie ihn finden. Schauen will ich schon, aber hinlegen, das muss ich mir noch überlegen, ob es mir angelegen ist, aufgelegt zu sein. Ja, also ein bisschen will ich ihnen noch beim Suchen zuschauen. Und dann bin ich vielleicht nach einem längeren Überlegen aufgelegt, es mir angelegen zu sein, den Schlüssel wieder herzugeben. Der Pumuckl legte die Autoschlüssel neben Meister Eder und lief zu den beiden Männern zurück. Dort kam er rechtzeitig an, um sich mit Koboldsfreude die Sucherei anzuschauen. Also ich verstehe das nicht. Ich habe doch noch einen Kofferraum damit aufgesperrt zum Kuckuck. Ja, sag einmal, hast du vielleicht in den Kofferraum reingeschmissen? Na, aber ich habe doch gerade alles durchsucht. Ich weiß sicher, dass ich ihn eingesteckt habe. Geh weiter, dann schau halt noch einmal gescheit in deinen Taschen nach. Aber das tue ich doch schon die ganze Zeit. Ja, Herrschaftszeiten, die Autoschlüssel müssen doch irgendwo sein, oder? Na, so verschluckt habe ich's nicht. Wenn mir die jetzt aus der Tasche gefallen sind, ja, dann suchen wir lang auf dem Waldboden hier. Nichts wie Blätter und Äste und Gestrüpp. Ja. Du, Georg, pass auf. Jetzt suchen wir systematisch da um unser Auto herum. Da müsste es doch irgendwo liegen, wenn du sie verloren hast, oder? Also sehen wir. Pass auf, ob wir was finden. Na, da ist nichts. Ich sehe auch nichts. Herrschaftszeiten, du auch nicht. Oh mein. Mensch. Du, Georg, wie wir ausstiegen sind. Schau, da sind wir doch rüber zu dem großen Strauchwerk. Ja. Kannst du dich nicht erinnern? Ja, doch. Ja, vielleicht hast du die Schlüssel mit dem ganzen Dreck in hohen Bogen weggeschmissen, hä? Nee, du. Geh. Du, wenn das so ist. Meine Großmutter, die hat immer gesagt, ein Haus verliert nichts. Aber der Wald, der gibt nichts mehr her. Ja, aber erzähl mir jetzt keine Sprüche von deiner Großmutter. Geh weiter, such mit hinterm Busch, wo wir den Mist hingeworfen haben. Das ist sowas Blödsinniges. Also ich verstehe das einfach nicht. Wer ganz narrisch, ich sag das. Hast du was? Nein, es ist zum Haar auswachsen. Hinter dem Busch ist auch nichts. Jetzt stehen wir sauber da. Ja, warum musst du Depp auch den Schlüssel vom Kofferraum abziehen? Der wäre doch gut versteckt, oder? Ach du Hirsch, das macht man doch gewohnheitsmäßig. Okay. Ja, dann schaust du, wie wir jetzt gewohnheitsmäßig von da wegkommen. Aber heute noch. Ja, weil es wahr ist. Ein normaler Mensch nimmt immer zwei Autoschlüssel mit, oder? Red doch keinen Schmarrn. Ja. Und ich hab gesagt, dass ich in spätestens einer Stunde wieder daheim bin. So im Blödsinn. Also, wenn ich auch nur eine Spur mehr von Technik verstehen täte, ja, dann täte ich da irgendwo oder irgendwie kurz schließen können. Xaver, hast du eine Ahnung davon? Nein. Nicht einen Schimmer von einer Spur. Am gescheitersten, du lässt den Wagen abschleppen. Ja. So geht er. Und woher nehme ich jemanden, der den Wagen abschleppt? Ha? Ja, mei, du musst halt in die nächste Ortschaft laufen und einen Abschleppdienst dabei telefonieren. Also, Herrschaftszeiten, das geht mir jetzt gerade noch ab. Ja. Weil das Abschleppen ja auch nichts kosten tut, nicht? Also, suchen wir doch nochmal alles gründlich ab. Okay, das nutzt doch nichts. Aber alles! Der Pumuckl war sehr zufrieden und ging zu Meister Eder zurück, um nun doch den Autoschlüssel zu holen. Allerdings ließ er sich viel Zeit dabei. Die beiden Männer aber wurden während des Suchens immer wütender. Schließlich schrien sie sich so an, dass der Meister Eder es bis zu seinem Sonnenplatz hören konnte. Gescheit daherreden, das kann ich selber. Ja, ich sag dir das eine, ich lauf nicht zu Fuß heim, das sag ich dir. Also bitte, dann bleibst du beim Wagen, in Gottes Namen. Und ich hole einen Abschleppdienst her. Wenn ich wiederkomme, das siehst du dann schon. Ja, hoffentlich beeilst dir ein bisschen. Ich glaub, Pumuckl, jetzt reicht's mit dem Ärgern. Schaut da eine von den zwei Rindschen weg. Jetzt legst du dem anderen unauffällig die Autoschlüssel hin, dann kann er's finden und dem anderen nachlaufen. Also ich finde, dass Laufen sehr gesund ist, gerade bei so schönem, so sonnigem Wetter. Ja schon, Pumuckl, aber so einen Wagen abschleppen lassen, kostet wirklich einen Haufen Geld. Komm, sei gescheit, leg den Schlüssel hin. Ja, jetzt geht's nicht mehr. Ja, warum nicht? Weil da drüben einer kommt. Nach seinem Anzug? Ist das ein Förster oder ein Jäger? Ja, so ein Saustall, was da alles wieder rumliegt. Also da, wenn ich mal einen erwisch, den kaufe ich mir. Das Vergnügen können Sie haben. Das, mein, bin ich jetzt erschrocken. Ich hab dich gar nicht sitzen sehen. Ja, ich ärgere mich nämlich auch über den Trick. Bevor ich mich da hab hersetzen können, habe ich erst alles Mögliche auf Zeiten räumen müssen. Und die zwei da drüben haben gerade ein Auto voll Mist und Zeug hinter dem großen Busch geschmissen. Zwei? Ich sehe bloß einen. Ja, der andere ist weggegangen. Na, wart's, die Brüder kaufe ich mir. Bin nämlich von der Forstverwaltung. Mhm. Sie sind hoffentlich mein Zeuge. Ja, freilich, gern. Also gut, dann gehe ich und schaue mir die Missetäter mal aus der Nähe an. Hallo, Sie. Sie, hallo. Meinen Sie mich? Allerdings. Ich habe nämlich gerade Ihre Autonummer aufgeschrieben. Aha. Und warum, wenn man fragen darf? Sind Sie von der Polizei? Ich bin von der Forstverwaltung. Na und? Erstens ist es verboten, auf dem Weg da zu fahren. Sieh, es ist aber nirgends eine Fahrverbotstauflauf steht, gell? Ich hab extra geschaut. Und zweitens haben Sie den Dreck da abgelassen. Geh weiter, was Sie nicht sagen. Der Wald ist kein Schutterbladeplatz. Wo können wir denn da hin, wenn das jeder täte? Moment, der Dreck ist schon da gelegen, nein, gell? Nein, der ist nicht da gelegen. Der Herr da drüben, der hat Ihnen zugeschaut, wie Sie ihn abgeladen haben. Ja, aber Ihren Humor möchte ich haben. Dieser Dreck ist jedenfalls nicht von mir. Der Herr hat's aber gesehen? Geh, dass ich nicht lach. Der kann's ja gar nicht gesehen haben. Erstens ist der viel zu weit weg und zweitens ist der gerade erst gekommen. So, dass Sie's noch wissen, gell? Der Herr hat mir selber gesagt, dass er Ihre Misterbladerei gesehen hat. Ja, mei, die Leute reden viel. Ich bin jedenfalls mit meinem Freund nur ein bisschen spazieren gegangen. Und sonst gar nichts. Dabei haben wir den Autoschlüssel verloren. Und das ist alles. Da kann der da drüben reden, was er will. Wissen Sie, ich habe nämlich einen Zeugen, dass ich bloß spazieren gegangen bin. Aber der alte Graderer da drüben mit seinen Batzlern, gell? Na. Der Dreck ist doch ganz frisch hergeschmissen worden. Das sieht man schon an den Konservenbüchsen. Die sind noch kein bisschen verrost. Na mei, kann ich da was dafür? Vielleicht hat das erst heute früh jemand hergefahren. Aha. Und vielleicht hat der alte Mann da drüben geweint, das wären wir. Ha, mei, in dem seiner Alter, da verwechselt man ja sogar die Tageszeiten. Ja, und wie viel mehr erst ein Auto, gell? Was sich so ein alter Depp alles einbildet. Geht das in den Loch? Der Meister Eder konnte das Gespräch nicht hören, da ein leichter Wind aufgekommen war und die Worte nach der entgegengesetzten Richtung getragen hat. Aber der neugierige Pumuckl hatte es natürlich gehört und kam voller Empörung angerannt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, wie der Schmutzablademann lügt. Oh, oh, oh, oh, oh. So? Er sagt, er ist bloß spazieren gegangen und er sagt, dass du ein alter Krauterer bist. Na. Ja, das hat er gesagt, der die Tageszeiten verwechselt. Und er sagt, also er hat sogar einen sehr unfeinen Ausdruck gebraucht, was du noch alles bist. Und dann hat er noch gesagt, du hast Barzelaugen. Also das geht mir jetzt doch zu weit. Ja, das geht mir auch. Das wollen wir doch sehen, wer da liegt. Das wollen wir doch mal sehen, wer da liegt. Du, Pumuckl. Ja. Kannst du den Autoschlüssel in eine der Plastiktüten, die die Burschen weggeschmissen haben, hineinzaubern? Du, und wie ich zaubern kann, ganz unten in die Tüte? Nein, im Gegenteil, Pumuckl, ganz oben, damit ich ihn finden kann. Dann aber, wenn ich den Schlüssel wieder finde, dann kaufen wir uns dem feinen Herrn. Nein, kauf ihn nicht. Ich will ihn nicht haben. Es ist viel, viel besser, wenn du ihn verkaufst. Das Verkaufen kommt später. Ach, so ein unverschämter Kerl. Gut, dass Sie herkommen. Der Herr da behauptet, dass er bloß spazieren gegangen ist und dass der Dreck nicht von ihm ist. Ja, der ist auch nicht von mir. Das habe ich mir schon gedacht, dass er es abstreiten wird. Aber ich habe es ganz deutlich gesehen, wie der Herr das Auto voll dreht. Komm, rennt doch nicht so dumm daher. Sie können ja gar nichts gesehen haben, weil wir sind nicht... Sind Sie hergefahren oder nicht? Ja, natürlich sind wir hergefahren, sonst wäre ich ja nicht da. Gut, und dann haben Sie mit Ihrem Freund oder wer oder was da und da ist einen Trick abgeladen und dabei einen Autoschlüssel verloren. Nein, nichts da, mein lieber Mann. Den Schlüssel, den haben wir beim Spazierengehen verloren. Ich glaube, beim Spazierengehen? Ja. In welche Richtung sind Sie denn gegangen? Also, darüber brauche ich Ihnen wohl keine Rechenschaft geben. Aber wenn Sie es genau wissen wollen, die Richtung... Da drüben, wo der große Baum steht. Aha, also ganz genau entgegengesetzt von dem Dreckplatz da. Ja, den haben mein Freund und ich gar nicht beachtet. Interessant. Na ja, ich muss zugeben, zum drüber wegspazieren lädt der Haufen ja auch nicht ein. Wissen Sie was, Sie können sich Ihre spätischen Töne sparen. Das zieht gar nicht bei mir, nur damit Sie es wissen, gell? Ja, dann zieht vielleicht was anderes. Vielleicht muss man sich den Schutt was ein bisschen näher anschauen. Könnte ja sein, dass sich da eine Spur findet von Ihnen. Machen Sie einen dort schöne dreckig beim Spurensuchen. Ja, da soll es mir nicht drauf ankommen. Das sind doch Plastiktüten, die Sie weggeschmissen haben, oder? Sie legen es nur so weiter, gell? Und Sie suchen doch Ihren Autoschlüssel. Da ist er ja in einer von Ihren Tüten. Die Autoschlüssel. Also jetzt ist es aber ganz eindeutig. Geben Sie mir sofort die Autoschlüssel her, gell? Ich gebe also zu, dass Sie das Zeug da hergeschmissen haben. Ich gebe überhaupt nicht zu. Was weiß ich, wie der Schlüssel da reingekommen ist. Moment, vielleicht haben Sie es woanders gefunden und dann da reingeschmissen. Nein, das hat der Herr nicht. Dafür bin ich jetzt wieder Zeuge. Das habe ich nämlich ganz genau gesehen, dass der Herr nicht zuerst den Schlüssel da reingeschmissen hat, um ihn wieder herauszunehmen. Und ich sage Ihnen, zum letzten Mal geben Sie mir sofort meinen Schlüssel, sonst... Wo sonst? Werden Sie ja nicht angreiflich. Wir sind zu zweit. Ich glaube jetzt, dass das klangt. Da haben Sie einen Schlüssel. Ja. Ihre Autonummer habe ich mir aufgeschrieben. Alles Weitere werden Sie dann schon sehen. Reden's doch, was Sie wollen. Dumm ist der Kerl auch noch. Wenn er sich wenigstens entschuldigt hätte und das Dreckzeug wieder mitgenommen hätte, dann hätte man es ja auf sich beruhen lassen können. Mhm. So ist ihm jedenfalls der Strafzettel sicher. Hey, ist da eine Maus unter den Büchsen, weil sie von allein scheppern anfangen? Ja, eine Maus, die sich jetzt besonders freut. Nun, diese Maus war natürlich niemand anders als der Pumuckl, der sich wirklich diebisch freute. Die beiden Männer unterhielten sich noch ein bisschen, und während sie noch da standen, kam wieder ein Motorgeräusch näher. Es war der zweite Mann mit einem Abschlepper. Ja, also, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Sind wir einen falschen Weg gefahren? Ich kann schwören, dass da mein Wagen gestanden hat. Steht aber keiner da. Ja, der ist schon da gestanden. Aber Ihr Freund ist inzwischen weggefahren. Sie müssen aneinander vorbeigefahren sein. Ja, alle Neune. Gibt's denn sowas auch? Hat er den Autoschlüssel gefunden? Ja, in einer Tüte, die Sie da hergeschmissen haben. Ja, sowas Sautumes kann doch nur mir passieren. Aha. Da hätte ich mir ja die Kosten für den Abschlepper sparen können. Und die Kosten, die die Strafanzeige bringen wird, auch. Was kosten? Ja, der Herr ist nämlich Forstbeamter und hat sich... Die Autonummer aufgeschrieben. Der Wald ist nämlich ein bisschen ein teurer Schuttabladeplatz. Ja, Himmelherrschaft, Donnerwetter. Da hilft kein Fluchen. Jetzt heißt's zahlen. Der Blitz soll einschlagen. Ja, das tät ihn nur so passen. Sparen wir uns, die endlose lange Schimpfkanonade anzuhören. Sie nützte dem Mann nichts. Er musste mitsamt Abschleppwagen abfahren. Der Pumuckl hatte große Mühe, das Kichern zu unterdrücken. Erst als sie wieder allein waren, ließ er seinen Koboldsgelüsten freien Lauf. Wir gehen wieder bald in den grünen Wald, wo es vor Büchsen knallt. Also vor Konservenbüchsen natürlich. Und allen Wegwerfern werfe ich die Autoschlüssel weg. Ja, und ich gebe meine Schreinerei auf und mache einen Abschleppdienst auf, damit es sich lohnt. Ja, das ist eine feine Idee, eine Waldsauberkeitsidee. Ja. Bald wird sich nämlich dann niemand mehr trauen, hier was wegzuwerfen. Und ich kann dann hin und her hüpfen und her und hin und hui, hui, ohne dass ich mich in die großen Zehen, die... Wo ist mein großer Zehenverband hingekommen? Ich habe ihn verloren. Hui, ich muss ihn sofort suchen. Geh zu, an den Zehen spürst du doch schon lange nichts mehr. An dem Verband brauchst du nicht mehr. Aber ich muss ihn trotzdem suchen und du musst mir helfen. Geh, das ist doch jetzt nicht mehr notwendig. Doch, sonst kommt jemand und sagt, dass wir auch im Wald etwas weggeworfen haben und schreibt uns auf und schleppt uns ab. Ach so. Wenn man das so sieht, ja, dann müssen wir deinen großen Zehenverband unbedingt suchen. Ja. Das lassen wir uns nicht noch sagen, dass wir den Schutz hier auch noch vergrößert haben. Ihr werdet lachen. Die beiden haben das Taschentuch-Fetzerl gefunden und der Meister Eder hat es in die Tasche gesteckt. Und der Pumuckl war mächtig stolz darauf, was er für ein ordentlicher Waldkobold ist.